Einen guten Abend. Ich begrüße Sie hiermit. Wir sind wirklich beide sehr überrascht, auch erfreut. Das mag sicherlich auch vielleicht am Thema liegen, der Veranstaltung, weil das Thema Fremdenfeindlichkeit eigentlich immer am Rande behandelt wird, aber zentral in den Medien relativ und systematisch relativ wenig. Es ist letzte Woche mal bekannt gegeben worden, alleine die Talkshows, die sich mit der sogenannten Flüchtlingskrise rauf und runter beschäftigen oder beschäftigt haben, gibt es kein einzige. Also es gab zu allen Nuancen und Problemen der Medienberichterstattung, der Flüchtlingskrise und so weiter, der politischen Auseinandersetzung, aber es gab keine einzige Talkshow in irgendeinem Medium, in irgendeinem Fernsehsender, die sich mit den Angriffen auf Asylbewerberheime, den Übergriffen auf Flüchtlinge und Asylbewerber und den Brandanschlägen auseinandergesetzt hat und damit mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit. Deswegen freut es mich sehr, dass das auf so ein großes Interesse gestoßen ist. Ja, das eigene und das andere heißt mein Vortrag zur Sozialpsychologie von Fremdenfeindlichkeit. Das Programm, ich hoffe, dass wir es durchkriegen, das ist bei mir immer nicht so ganz sicher. Die, die öfter bei mir Vorträge hören, wissen das. Ich habe heute aber noch gekürzt, also im Laufe des Tages. Insofern hoffe ich, dass ich einigermaßen den Zeitplan durchkomme. Eine kleine Vorbemerkung. Ja, es gibt massive Probleme, die sich im Zusammenhang mit unserer sogenannten Flüchtlingskrise ergeben. Eine Krise übrigens, deren Dramatik doch nur ein Sandkorn angesichts der weltweit mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Verfolgung, Armut und angesichts der Zehntausenden auf täglich im Mittelmeer umkommenden Flüchtlingen ist, die wir inzwischen fast ebenso gleichmütig hinnehmen, wie die verstärkten, inzwischen sogar NATO-gestützten Abschottungsbemühungen der EU und angesichts der Würdelosigkeit, der Menschenverachtung und der Intoleranz, mit der weite Teile der Politik in Europa und leider auch bei uns in Deutschland mit den Flüchtlingen umgehen? Ja, es gibt bei uns reale Probleme bei der Aufnahme der Flüchtlinge, die sich nicht wegwischen lassen. Probleme der Unterbringung, der Erstversorgung und der immensen Überbelastung der Kommunen und der Helfer und Helferinnen vor Ort. Probleme bei den Integrationsangeboten und ihrer Finanzierung. Erhebliche bürokratische Hindernisse. Probleme in der Wohnungs- und Arbeitsmarktlage und so weiter. Und ja, wir sind zu Recht irritiert, entsetzt und wütend über die sexuellen Übergriffe in Köln und anderswo. Aber wir müssen ebenso entsetzt und ebenso wütend sein über die Funktionalisierung der Vorfälle für eigene politische Zwecke und zur Rechtfertigung der vorgängigen Vorbehalte und des Misstrauens gegenüber Flüchtlingen und Migranten und Migrantinnen. Vor allem in erster Linie, und das wird immer synonym verwendet, Flüchtlinge gleich Muslime. Nach dem Motto, seht ihr, ihr gut menschentümelnden Flüchtlingsversteher, wir haben es doch immer gewusst und alle gewarnt. In dieser Reaktion kommt ein teils versteckter, teils offener, teils ein biologischer, teils ein kultureller Rassismus zum Ausdruck, der nicht nur am rechten Rand existiert der Gesellschaft, so alle einschlägigen empirischen Studien seit vielen Jahren, sondern tief in der sogenannten Mitte der Gesellschaft verankert ist. An der Spitze natürlich mal wieder die Wutbürgerinnen von Pegida und AfD. Am krassesten sicherlich bei Tatjana Festerling, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, ich sage manchmal Finsterling, das passt besser. Tatjana Festerling, ehemals AfD und nun Frontfrau von Pegida, mit ihren Ausfällen gegen den Sex-Dschihad in Köln auf der Legida-Demonstration am 11.01.2016. Für sie war die Sache klar. Bei den Übergriffen in Köln handelt es sich um einen, Zitat, flächendeckenden Terroranschlag auf blonde, weiße, deutsche Frauen durch afroafrikanische Sexterroristen. Außerdem, und das ist ein aufschlussreiches Zeichen der eigenartigen Fixierung von fremden Feindinnen auf Themen wie Sexualität, Fortpflanzung, Familie und geordnete Geschlechterverhältnisse, Außerdem seien zu Silvester in Köln besonders die deutschen Männer gedemütigt worden, weil sie ihren Frauen nicht hätten helfen können. Dies zeigt vor allem eins: Das verbreitete und nun immer wieder bemühte Narrativ »Schwarzer Mann vergewaltigt weiße Frau« ist rassistisch und sexistisch zugleich. Das hier präsentierte Beispiel ist sicherlich die Spitze des Eisbergs von Rassismus und Sexismus im Kern von Fremdenfeindlichkeit, aber seine tiefe Verwurzelung in der bürgerlichen Mitte zeigt sich auch an moderateren Entgleisungen. Was also Sie haben es wahrscheinlich verfolgt und auch gesehen, nicht dieses Titelbild von Focus, und das in der Süddeutschen Zeitung, wobei die Süddeutsche Zeitung sich dann entschuldigt hat danach und der Chefredakteur vom Focus das gesagt hat, was ich da abgedruckt habe. Was also ist vor diesem Hintergrund eigentlich Fremdenfeindlichkeit? Wie entsteht sie und wie und warum sind große Teile der Bevölkerung offenbar immer wieder anfällig für sogenannte Ideologien der Ungleichheit und Gewalt, womit der Bielefelder Soziologe Heidmeier die von ihm langjährig untersuchten Spielarten der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zusammenfasst. Auffällig sind zunächst folgende Merkmale, die die fremdenfeindliche Rede und damit den Kern der in ihr zum Ausdruck kommenden Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster bestimmen. Damit komme ich zu den Kennzeichen, zu den wichtigsten Kennzeichen des gängigen Blicks auf Flüchtlinge in einer aufgeregten, aufgeheizten und polarisierenden Debatte gehört erstens die Neigung zu Pauschalisierungen. Es wird immer von den Flüchtlingen, den Arabern, den jungen Männern aus dem arabischen Raum, den Muslimen, dem Islam geredet. Zweitens die Neigung zu einer Ethnisierung oder Kulturalisierung des vermeintlich Fremden. Das heißt, Kulturalisierung oder Ethnisierung, dass etwas auf kulturelle oder ethnische Wesensmerkmale reduziert wird im Zusammenhang mit dieser Pauschalisierung. Also diese Gruppenangehörigen gehören einer Kultur an, die ist unveränderbar und durch bestimmte Wesensmerkmale im Kern gekennzeichnet. Unveränderlich. Drittens, eine zunehmende und wachsende Militarisierung des Denkens und der Sprache. Es wird immer eine gigantische Bedrohung inszeniert, der man sich gegenüber zur Wehr setzen muss und jedes Gegenmittel ist legitim und erlaubt. Hier ist auch erkennbar, welche großen Affekte hier im Spiel sind. Noch ein paar Beispiele für diese Militarisierungstendenzen. Da. Nicht im Panzer lustig gemeint, auf einer Karnevalsveranstaltung im oberbayerischen, ich weiß nicht mehr wo, Reichertshausen. Nicht der Motivwagen, Illertaler Asylabwehr. Sie haben die Vorgänge um die drei AfD-Vertreterinnen verfolgt. Und ich will das hier nicht weiter vertiefen. Also Pretzel, der jetzige Lebensgefährte von Frauke Petri, Frauke Petri selber, und die stellvertretende AfD-Chefin Beatrix von Storch mit ihren Äußerungen zum Einsatz von Waffen an den Grenzen gegenüber Flüchtlingen. Aber witzig auch die Entschuldigung bei ihr hinterher, oder die Erklärung, Entschuldigung war es ja nicht. Sie hat es nicht so gemeint, als sie aus Versehen auf Facebook die Anfrage mit Ja geantwortet hat, ob auch Frauen und Kinder erschossen werden sollten, wo sie jetzt dann daraufhin sagte Ja erst und dann sagt sie Nein, Kinder nicht. Die müsste man rausnehmen, aber die Frauen ja, weil die sind ja eigentlich vernünftigen Argumenten zugänglich. Kinder noch, Kinder nicht und deswegen dürfte man nicht auf sie schießen. Und jetzt nachträglich erklärt sie ja, sie sei mit ihrer Maus ausgerutscht. Oder auf der Tastatur oder irgendetwas. Es gibt übrigens etwas Neues, heute bekannt gewesen, wer im Internet gewesen ist. Das britische Portal Daily Mail hat Tatjana Festerling zitiert, nach einem Interview mit dem Satz übersetzt, wenn sie weiter über die Grenze kommen und man sie nicht einsperren kann, erschießt sie. Dann nochmal zurück zu den Kennzeichen von Fremdenfeindlichkeit, nämlich zu den wichtigsten Kennzeichen. Von Fremdenfeindlichkeit gehört schließlich ein immer wieder beschworener Nationenbezug, indem sich die Sehnsucht nach einer sicheren, einer homogenen und einer heilen, kollektiven, bei uns einer deutschen Identität ausdrückt. Wir hängen nun über Fremdungsangst, also die Angst, bald fremd, bald Ausländer im eigenen Land zu sein, wie es immer so schön heißt, zusammen mit dieser Identitätssehnsucht. Und wie münden sie in möglicherweise in eine aggressive Fremdenfeindlichkeit ein? Damit bewegen wir uns auf das Zentrum einer sozialpsychologischen Analyse der Fremdenfeindlichkeit an, dem Umgang mit dem eigenen, dem sogenannten eigenen und dem Fremden und in diesem Umgang immer wieder bestimmenden, gruppenstabilisierenden Mechanismus von Inklusion, also von Einschließung, von Zugehörigkeit und Exklusion, Ausschließung, Abwehr, Ausgrenzung. Das Kollektiv, die Gemeinschaft bestimmt sich negativ, nämlich darüber, wer nicht dazugehört. Wenn man, es gab Versuche, nicht Pegida-Demonstranten und Demonstrantinnen zu fragen, was eigentlich das Wesen der deutschen Kultur sei, für dessen Verteidigung sie auf die Straße ging. Und es kam völlig absurde, also ein bisschen Pflichtbewusstsein und so diese deutschen Tugenden und eigentlich nichts wirklich Nennenswertes dabei raus, kein positiver Bezug auf das, was eigentlich gerettet werden soll, was der Kern der kollektiven, gemeinsamen, christlich-abendländischen Identität und speziell der deutschen nationalen Identität ausmacht. Der Journalist Sebastian Gierke hat das zugespitzt im letzten Jahr so formuliert: Was euch definiert, ist einzig, was ihr ablehnt. Eure Identität ist national. Und weil man diese Identität nicht spürt, wenn sie nicht in Gefahr ist, lasst ihr sie ständig künstlich in Gefahr geraten. Ihr nennt euch Asylkritiker, doch ihr seid Fremdenfeinde. Für unsere Frage nach der Sozialpsychologie von Fremdenfeindlichkeit bedeutet das zweierlei. Die bis zum Hass reichende und potenziell in Gewalt einmündende Fremdenfeindlichkeit hat mit den Flüchtlingen ursprünglich, also genuin, ursprünglich nichts zu tun. Dies ist eine weitere Grundthese meines Vortrags, auf die ich noch einmal genauer zurückkommen werde. Damit zusammenhängend ergibt sich für mich zugespitzt formuliert, dass es das Fremde eigentlich gar nicht gibt. Das Fremde ist ein Konstrukt, das wesentlich den eigenen Fantasien und dem eigenen Affekthaushalt entspringt, aber die sozialen Wahrnehmungen, Wahrnehmungsmuster und Einstellungen maßgeblich beeinflusst. Es geht bei fremden Angst und fremden Feindlichkeit eben nicht um den oder die Fremden als Personen, sondern als eine Projektionsfläche. Und das heißt, das Fremde verweist im Grunde immer auf das eigene. Und schließlich ein vorläufig letzter Punkt, der sich daraus ergibt. Die Feindseligkeit, die das Fremde immer wieder auf sich zieht, der Hass auf die Unterschiede, auf das Differente, also das Unterschiedene, das nicht als zugehörig wahrgenommene, das grundsätzlich vom eigenen unterschieden und deshalb verfolgt wird, richtet sich eigentlich und ursprünglich gegen das eigene. Auch das eigene Selbst. Ehe ich am Schluss noch einmal darauf zurückkomme, hier ein erster Kommentar. Die deutlich erkennbare Irrationalität der aktuellen Erscheinungsformen von Fremdenfeindlichkeit zeigt sich alleine schon daran, dass es bei ihr, ähnlich wie ja bekanntermaßen auch beim Verhältnis der Antisemiten zur konkreten Gestalt der Juden und der Jüdinnen, dass es bei ihr nicht um die Flüchtlinge, um die Personen, also die personalisierten Repräsentanten des Fremden geht. Daher ist es müßig und falsch, die Suche nach den Objekten der vermeintlichen Angst, des Hasses und der feindseligen Gewaltfantasien an ihnen anzusetzen. Angst vor den Fremden entsteht nicht in der Begegnung mit ihnen. Und das heißt, so Barbara Rentorf, Zitat, dass auch hier die Frage, wie irgendein Fremder, ein anderer ist, immer schon falsch gestellt ist. Fremdheit ist somit keine feststehende Eigenschaft von Personen oder Gruppen, sondern weist immer auf die Subjektivität des Erlebens und der Wahrnehmung hin. Reale Fremde eignen sich nur deswegen als Objekte der Angst, des Abscheus und auch des gewaltbereiten Hasses, weil sie zu diesem Zweck gesucht, gefunden und durch stereotype Wahrnehmungsmuster passend, eben fremd gemacht werden. Minhain Chakir in ihrem Buch Islamfeindschaft, Feindlichkeit ist davon auszugehen, Zitat, dass bei der Konstruktion von Fremdbildern die äußerlichen, teilweise konstruierten Unterscheidungsmerkmale des Fremden gegenüber dem eigenen lediglich ein Transporteur für darauf bezogene Aspekte innerhalb, also Wahrnehmung und Bedeutung, innerhalb einer hierarchischen, geronnenen Werteskala sind, die dazu dienen sollen, eigene, diskriminierende Einstellungen und Handlungen gegenüber dem Fremdartigen zu rechtfertigen. Das Fremde ist ein Konstrukt, gewissermaßen eine Erfindung, ein imaginäres Phantasma, dessen Ursprung und Quelle, sei es beim Einzelnen, also beim Individuum, sei es beim Kollektiv, ursprünglich im eigenen liegt. Bevor ich diesen zentralen Gedanken weiter vertiefe, möchte ich auf den zweiten Punkt eingehen, der sich aus dem Hinweis auf den identitätsstiftenden Mechanismus von Inklusion und Exklusion ergibt. Das Ziel von Vorurteilen und der Feindseligkeit gegenüber Fremden ist die Entlastung, die Sicherung und die Reinigung des Selbst. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern insbesondere für Großgruppen und ganze Kollektive. Es geht um die Herstellung von Homogenität, Sicherheit und Reinheit durch die Eliminierung des allen Störenden und des Bedrohlichen, eben des Differenten und daher immer als ein weniger wert erachteten. In diesem Zusammenhang wird auch in unserer aktuellen Flüchtlingsdebatte immer wieder eine kollektive Identität beschworen, sei es auf völkisch-rassistischer Grundlage, sei es auf grundlegenden Unterschieden im Wesen der eigenen und der fremden Kultur bezogen. Immer ist sie, die eigene Identität, irgendwie in Gefahr. Das aber bedeutet, Identität und Fremdenfeindlichkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Identitäten werden grundsätzlich durch Abgrenzung und Ausgrenzung hergestellt. Der, die, das andere als das Fremde ist nicht nur Bedingung der Möglichkeit von Identität, sondern zugleich immer schon Teil derselben. Das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen. In etwa Zeit Studie Orientalism, also Deutsch dann originellerweise Orientalismus, fungiert der Begriff des Anderen als europäische Beschreibungskategorie des Orientalischen, des als das irrational Andere dem rationalen Selbst europäischer Identität gegenübergestellt wird. Durch diesen Prozess des Othering, also die klassifizierende Abgrenzung und Distanzierung der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt von anderen Gruppen, durch diesen Prozess des Othering, durch den dem Anderen vor der Folie des weißen, männlichen, heterosexuellen Subjekts jede eigene und gleichberechtigte Identität abgesprochen wird, wird, so Seitz Analyse und Kritik, historisch allererst die europäische Identität, das heißt das, was wir so nennen, erzeugt und immer wieder bestätigt. Hier liegt eine der wichtigsten Legitimationsgrundlagen des Kolonialismus. Reste davon, gewissermaßen das unabgegoltene Erbe, erfahren wir aktuell wieder bzw. immer noch in der gängigen Wahrnehmung des fremden und bedrohlichen Islam. Denn gerade im Umgang mit dem Islam und vor allem, wenn uns die Muslime näher rücken, wird deutlich, der Identitätsbegriff suggeriert klare Differenzen, Einheit mit sich bzw. seiner Gruppe, ihrer Gruppe, innere Homogenität und Widerspruchsfreiheit. Das alles auf Kosten von Abgrenzung, Abwertung, Verfolgung. Identität konstituiert sich, also entsteht und entwickelt sich somit und erfährt ihre Rechtfertigung erst durch die Abgrenzung zum anderen. Das unter den Bedingungen asymmetrischer Machtungleichheiten und Herrschaftsbeziehungen grundsätzlich mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Abwertung des Differenten einhergeht. Das zunehmend als fremd und damit immer wieder, scheinbar automatisch, als bedrohlich empfunden wird. Dieses Konstrukt Identität aber ist ein Kurzschluss. Es täuscht trügerische Sicherheit durch Reinigung nach innen und klare Grenzziehung nach außen vor. Adorno und Horkheimer verstanden die Logik der Identität als Drang zum widerspruchsfreien Einssein und er gehört nach ihrer Auffassung zu den politisch gefährlichsten Bestandteilen moderner Rationalität. Was ist damit gemeint? Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gehören zu den innewohnenden, den inhärenten Merkmalen einer grundsätzlich auf Harmonie nach innen und Abwehr des vermeintlich heterogenen, andersartigen, auf Sicherung und Schutz des guten und überlegenen eigenen und dem Kampf gegen das bedrohliche Fremde ausgerichteten Identitätspolitik. Bis heute, so Michael Charan, bis heute ist der Zauber ungebrochen, der von dem Wort Identität ausgeht. Es ruft eine Sehnsucht wach nach einer heilen Welt, die, wenn schon draußen nicht, so doch drinnen existiert. Tief in der Person, tief in der Geschichte, tief im Volk. Und würde man bis zum unverdorbenen Ursprung gelangen, erschlösse sich, indem man von vorn beginnt, eine herrliche Zukunft. Das war der Traum der Nationalsozialisten von der Volksgemeinschaft. Es geht also bei der irrationalen Angst vor Überfremdung um die Wirkmächtigkeit des Verhältnisses von Inklusion, also Einschließung, und Ausschließung, Exklusion. Das heißt, das beschwörende Festhalten am Begriff einer positiven kollektiven Identität und insbesondere seine essentialisierenden, also auf vermeintliche Wesensmerkmale zurückführenden Beziehung auf einen persönlichen, alle Mitglieder der eigenen Gemeinschaft verbindenden Identitätskern führt zwangsläufig in die fatale Spirale von Einschließung und Ausgrenzung. Kollektive bzw. nationale Identität suggerieren Homogenität, gleichartige Abstimmung oder Herkunft. Sie zur staatlichen und gesellschaftlichen Norm zu erheben, führt zur Ausgrenzung all dessen, was nicht identisch ist oder als nicht identisch gilt. In diesem Sinne ist der Begriff kollektive Identität grundsätzlich inhaltsleer, aber gerade deshalb kann sein eigentlicher Bedeutungskern, die Abgrenzung vom konstruierten Nicht-Identischen und damit zu sogenannten fremden Identitäten, emotional aufgeladen und gegebenenfalls unter Rückgriff auf Religion, Kultur oder Rasse als Chiffre projektiv gegen die Ausgegrenzten in Anschlag gebracht werden. Insofern, so lässt sich mit Niethammer resümieren, wohnt kollektiver Identität grundsätzlich die Tendenz zum Fundamentalismus und zur Gewalt inne. Wie wirken diese hier im angedeuteten identitätsversprechenden Mechanismen von Inklusion und Exklusion in der abwehrbereiten Fremdenfeindlichkeit psychologisch und sozialpsychologisch gesehen? Damit komme ich bin immerhin auf Seite 7, zum ersten Punkt meines Aufbaus. Nein, es wird dann kürzer. Bleibt nicht so lang. Der erste Punkt, nicht der Krieg im Kopf. Der Krieg im Kopf, völkische Paranoia und Fremdenhass. In diesen hier nur zufällig und stichprobenartig aus dem Internet herausgezogenen Parolen der Fremdenfeindlichkeit fällt sprachlich vor allem die kriegerische, auf Abwehrkampf und Widerstandspflicht gleich Notwehr, zielende Metaphorik auf. Im Kopf der Fremdenfeinde herrscht offenkundig Krieg, eine Art permanenter Kriegszustand. Aber worauf weist diese abwehrbereite kriegerische Rhetorik hin und welches Potenzial kommt da zum Ausdruck? Der Hass auf Fremde bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe oder Nation hat in seiner Primitivität einen fast wahnhaften Charakter. Dahinter stehen, das ist den meisten von Ihnen nicht neu, diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis hin zum Realitätsverlust reichen können. Diese Haltung trägt Züge einer Paranoia, also ein Bedrohungsszenario, Angstabwehr durch Konstruktion eines gigantischen Verfolgers, wahnhafte Verzerrung der Realität, Allmacht in größten Fantasien und so weiter. Und schließt die Möglichkeit, ja die zwingende Notwendigkeit der Abwehr drohender Gefahren ein. Das heißt, reale oder angebliche Bedrohungen, die mit Kränkungen, also Verletzungen des Selbstwertgefühls, persönlichen Ängsten vor Deklassierung oder Ausschluss einhergehen, das heißt Erfahrungen, die eine vermeintliche Notwehrsituation ergeben, lassen Gegenmaßnahmen zur Sicherung der eigenen Integrität legitim, ja zwingend erscheinen. Dabei wird versucht, der befürchteten Zerstörung der eigenen Identität durch die Verfolgung und notfalls die Vernichtung des als Quelle der Bedrohung konstruierten äußeren Feindes zuvorzukommen. Hetzende Demagogen und dem paranoiden Notwehrdenken unterliegende Gewalttäter bewegen sich gewissermaßen in Feindesland. Und der Krieg in ihren Köpfen ist eine nur schwer korrigierbare Existenzform. Warum sind nun aber halbwegs normale Menschen immer wieder anfällig für ein Denken, das in solchen Bahnen läuft? Wie wird diese Haltung entwickelt und worauf greifen derartige Mobilisierungen beim einzelnen Subjekt zurück? Welches sind ihre lebensgeschichtlichen Quellen, auf die in Krisenzeiten zurückgegriffen werden kann? Es gibt mehrere, aber ich greife eine der wichtigsten heraus, weil mit ihr genau dieser paranoide und gewaltbereite Charakter der aggressiven Fremdenfeindlichkeit am deutlichsten herausgearbeitet werden kann. Das ist aber schon mal ein dritter Punkt. Projektion und Introjektion. Über frühe Spaltungsvorgänge. Bereits Freud 1915 hat die große Bedeutung dieser frühen Abwehrmechanismen Spaltung, Introjektion und Projektion für die normale Persönlichkeitsentwicklung erkannt, mit dem Ziel, dem Lustprinzip, also dem Wunsch, Lust zu erreichen und Unlust zu vermeiden, uneingeschränkt Geltung zu verschaffen, werden vom frühen, noch unentfalteten Ich unangenehme und vor allem angstauslösende innere Reize und Empfindungen nach außen auf dafür geeignet erscheinende Objekte, die zur Verfügung stehen, meistens die ersten Bezugspersonen, projiziert, gleichzeitig alles, was angenehm ist, äußere Lustquellen und so weiter, verinnerlicht und so behandelt, als würden sie von innen kommen. Nicht, dass der Kern von dem, was wir später Manichäismus nennen, die Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Alles Gute ist drinnen, alles Böse ist draußen. Nicht, dass es die subjektive Bedingung, dass Menschen so denken können, ist hier sozusagen gelegen. Das bedeutet, die Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil abgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Die meisten primären Bezugspersonen verstehen das nicht, sonst würde es auch mehr Krieg in den Kinderzimmern geben, zwischen Eltern und Kindern. Also dass diese heftige Aggression nicht von Müttern oft immer auch beklagt oder auch von Vätern, nicht, die in dem frühen Alter mit Kindern umgehen regelmäßig, warum hasst er mich eigentlich so oder die? Und ich bekomme diese unglaubliche Aggressivität hier. Ich mache alles für den, reiße mir den ganzen Tag irgendwie sonst was auf für die und dann sind das so kleine Wutbomben. Das ist klar, sie müssen ein Stück weit hassen, weil sie das zur Orientierung für sich in der Welt und zur Entwicklung von einigermaßen brauchbaren seelischen Organismen brauchen, eine Zeit lang. In diesem zentralen Mechanismus Introjektion, Projektion beim Umgang mit den ersten Objekten finden wir eine der wichtigsten frühen, ganz archaischen Quellen des späteren projektiven Hasses gegen vermeintliche Fremde. Und jetzt wird endgültig deutlich, warum die innerartliche Aggressionsbereitschaft des Menschen nicht als eine im Unbewussten irgendwie frei flottierende Energieform zu verstehen ist. Aggressivität ist die nach außen, die aktiv nach außen oder nach innen gerichtete energetische Form von Hass. Das Ich, so Freud an dieser Stelle in Triebe und Triebschicksale, in seinem Aufsatz von 1915, hasst und verabscheut die introjizierten, aufgespaltenen und die projizierten Objekte nicht allein in der Fantasie, Es empfindet diesen Hass nicht nur als einen affektiven Gemütszustand, sondern verfolgt die Objekte, die unbewusst als vermeintliche Quellen der Unlust wahrgenommen werden, mit unerbittlicher Härte, die im äußersten Notfall sogar bis zur Zerstörung reichen kann. Dieser frühe Hass wird zwar normalerweise einigermaßen überwunden, aber psychologisch geht eine der größten Gefahren für das Leben des Subjekts und das Überleben des anderen, ja der gesamten Kultur, von diesen strukturell in den frühen Bezugnahmen auf das Objekt eingelagerten Potenzial an Feindseligkeit aus. Dieser Hass ist und bleibt, wenn er ausgelöst wird, unerbittlich. Insbesondere wenn es ihm gelingt, sich aus der zivilisierenden Umklammerung durch Bindung und Liebe zu befreien. Dann greifen die Menschen auf die Abwehrmechanismen jenes primitiven Hassstadiums zurück, das durch Bindung gemildert und einigermaßen sozialverträglich verarbeitet, aber offenbar nur notdürftig überwunden wurde. Daraus lässt sich Fremdenfeindlichkeit selbstverständlich nicht linear als unausweichliches Schicksal ableiten, aber jede Erscheinungsform von Fremdenfeindlichkeit, vom unsäglichen Hass der Pegidisten bis zur kollektiven Liquidation von Minderheiten, kann nur durch die Mobilisierung, Kanalisierung und die Entfesselung dieses frühen Potenzials funktionieren. Letztlich aber geht es um die politische und gesellschaftliche Steuerung der sozial ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst verfestigten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaften. Denn, so Theodor W. Adorno 1951, dieses wahnähnliche Potenzial kann im Kollektiven, im großen Maßstab erst dann manifest werden und ausbrechen, wenn es politisch gelingt, Zitat, das im Individuum vergrabene subjektive Unheil mit dem sichtbaren Objektiven, also gesellschaftliche und politische Zustände, zu einer explosiven Mischung zu integrieren. Erst wenn das gelingt, wird der Fremde zum Inbegriff des Bösen, Gemeinen und Hässlichen, während die Projektion dem Ich des Einzelnen und dem Gruppen-Ich, so der Sozialpsychologe Uli Bielefeld, die Ambivalenz nimmt und, Zitat, es so zu einem reinen Ich macht. Sie lässt Grenzen als fest, als nicht verschiebbar, als natürlich erscheinen. Wie aber funktioniert nun dieser Projektionsvorgang im Dienste der seelischen Abwehr? In einem Aufsatz über die Sozialpsychologie von Vorurteilen aus dem Jahr 1966 hat der Gründer und langjährige Leiter des ehemaligen psychologischen bzw. sozialpsychologischen Instituts der Leibniz-Uni Hannover, Peter Brückner, über den kürzlich übrigens, einige von Ihnen haben sicherlich gesehen, der Dokumentarfilm aus dem Abseits seines Sohnes über diesen politischen Psychologen hier in Hannover lief. 1966 hat er geschrieben: Es gibt im Menschen Strebungen, Impulse, Wünsche, die der Einzelne nicht zur Selbstwahrnehmung zulässt, die er vor sich zu verbergen bestrebt ist, weil sie mehr oder weniger tief eingewurzelten Wertevorstellungen und Ich-Idealen widersprechen, weil sie in Widerspruch stehen zu ethischen und sozialen Normen der Gesellschaft und der Gruppe, der wir zugehören. Man weiß, dass es allzu häufig zu einer subjektiven Lösung solcher innerseelischen Konflikte dadurch kommt, dass die nicht gebilligten Regungen verdrängt, verleugnet, verheimlicht und damit der bewussten Steuerung und Kontrolle entzogen werden. Ein verbreiteter Mechanismus, mit solchen normfeindlichen oder idealwidrigen Regungen in sich selbst fertig zu werden, ist es, diese nicht eingestandenen und vor sich selbst abgeleugneten Triebe und Bedürfnisse anderen Menschen zuzuschreiben. Andere Menschen werden zum Projektionsschirm für etwas, was zu uns selbst gehört. Nicht auch da ist wieder dieser Grundgedanke, der sich durch den ganzen Vortrag zieht, vorhanden. Das Fremde ist eigentlich ursprünglich etwas Eigenes. Einen solchen Projektionsschirm geben beispielsweise ethnische und rassische Minoritäten ab. Also 1966 nicht geschrieben, deswegen rassische Minoritäten. Individuell und kollektiv liegt dem ein unbewusster Mechanismus im Umgang mit dem eigenen und dem anderen zugrunde. Das im Inneren abgespaltene und als fremd und bedrohlich empfundene eigene oder Teile des eigenen werden auf äußere Feinde äußere Feinde projiziert und stellvertretend an ihnen verfolgt. Adorno versteht unter Projektion ganz allgemein eine seelische Operation, durch die das Subjekt eigene Triebregungen, eigenes Unbewusstes, eigenes Verdrängtes aus sich ausschließt und an ein anderes Subjekt delegiert oder genauer ausgedrückt, diese Regungen auf einen zum Objekt gemachten anderen überträgt, um sie anschließend dort zu lokalisieren und nun verzerrt als reale äußere Gefahr wiederzuerkennen. Ein Projektionsvorgang ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn es dem Subjekt gelingt, die eigenen inneren Quellen dieses Vorgangs vollkommen zu verschleiern und dem, was nunmehr real geworden scheint, volle Aufmerksamkeit und vollen Glauben zu schenken. Das Ziel dieser projektiven Veräußerlichung eines ursprünglich inneren Vorgangs ist es, unliebsame Tendenzen so zu behandeln, als ob sie eine reale, von außen kommende Bedrohung darstellen, die man, wenn kein Entfliehen möglich ist, nun energisch bekämpfen kann. Die Ängste können dann auf diesem Wege abgewehrt und in den berechtigt erscheinenden Kampf gegen einen verschobenen, nun im Außen gefundenen Gegner als vermeintlichen Verursacher des eigenen und des kollektiven Leides transformiert werden. Damit werden aber scheinbar real bedrohliche, vergeltungssüchtige Verfolger und Verfolgerinnen konstruiert, gegen die Schutz unabdingbar und Angriffe gegebenenfalls als putative Notwehr legitimierbar ist. Angst kann auf diesem Weg in eine bis zum Hass reichende Feindseligkeit umgewandelt werden. Wichtig ist hier, dieser frühe Abwehrmechanismus der Projektion dient letztlich der Entlastung des Ichs von letztlich sozial verursachten, unerträglich gewordenen intrapsychischen Spannungen und den mit ihnen verbundenen Unlusterfahrungen. Projektionen können das unliebsame Innen nach außen versetzen und so noch das Vertrauteste als Feind prägen. Noch einmal Adorno, Horkheimer und Adorno, Entschuldigung. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven, also dem zukünftigen und ausgewählten Opfer. Konkreter, ein solcher Projektionsvorgang steht etwa hinter der Überzeugung der Nationalsozialisten, die Juden würden allem Nichtjüdischen mit absoluter Feindschaft gegenüberstehen. Der Antisemit muss daher den Juden verfolgen, so die schlichte Pointierung Ernst Simmels, Psychoanalytiker, weil er selbst sich einbildet, vom Juden verfolgt zu werden. Erst durch diesen Projektionsvorgang kann der Fremde zum Feind und der Feind zur Inkarnation des absolut Bösen erhoben werden. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, Zitat, gefährliche, vergeltungssüchtige Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Er muss das Objekt beherrschen und er selbst angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Ich erzähle meistens immer das Beispiel aus der Literatur eines Berichts über einen Prozess eines Hooligans oder eines, der einen anderen halb totgeschlagen hat und dann eines jungen Hooligans oder das Kind hat, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie in den 90er Jahren gewesen, der das signifikant vor Gericht auf den Punkt gebracht hat, auf die Frage hin, was ihn eigentlich angetrieben habe, hat er dem Richter gegenüber, der Richterin gegenüber gesagt, ich musste den so niedermachen, bevor der überhaupt auf die Idee kam, mich anzugreifen. Das ist Prophylaxe, Notwehrargument. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregung, aber auch anderer verpönter und abgespaltener Selbstanteile, denen sich das Subjekt entfremdet hat und die es nun im Außen in der Gestalt des Fremden mit Schrecken wiederfindet. Damit komme ich zum letzten Punkt und der Frage, was das Fremde vor diesem Hintergrund eigentlich ist und wie es nach Maßgabe dieses Projektionsvorgangs aus dem eigenen konstruiert wird und auf welchen Wegen es feindselige Züge erhält. Am Anfang steht, so der französische Politikwissenschaftler Jacques Semelin, in Bezug auf die Frühstadien von Genoziden, also sogenannter genozidale Prozesse, die er untersucht in seinem Buch Säubern und Vernichten, Am Anfang steht die Essentialisierung, also die grundsätzliche Wesensmerkmalbestimmung eines Fremden, dessen Anderssein verabsolutiert wird. Er wird für irgendwelche Missstände verantwortlich und durch gezielte Propaganda zum Feind gemacht. Als Reaktion auf die eigene Angst vor dem Fremden entsteht blinder Hass, dem nun Objekte angeboten wird, deren Verfolgung und, wie gesehen, notfalls deren Vernichtung, das eigene Seelenheil und die Reinigung des eigenen Kollektivs von allem Abweichenden und Heterogenen verspricht. Es geht in der Fremdenfeindlichkeit, wie wir bereits gesehen haben, also um drei Hauptthemen: um Identität, um Reinheit und um Sicherheit. Alles und damit die angestrebte Säuberung von unaushaltbaren und konflikthaft erlebten Differenzerfahrungen ist in letzter Konsequenz nur durch die Vernichtung oder die bedingungslose Assimilation der projektiv als gänzlich andere erschafften Fremde zu erreichen. Wenn sie vollständig, komplett assimiliert werden, verschwinden sie auch in ihrer Eigenart. Aber das im Bild von Fremden verdichtete Potenzial wird man nicht los, denn wenn wir Freuds Ausführungen folgen, handelt es sich beim Fremden um ein projektives Konstrukt, das wie alle Projektionen ursprünglich etwas Eigenes gewesen ist und durch den Akt der Projektion dem Ich die Ambivalenz nimmt, es gleichsam zu einem reinen Ich macht oder zumindest zu machen versucht. Die Quelle liegt aber weiterhin im Ich. Das Subjekt ist ebenso wenig eine homogene Wesenheit wie das nach Einheitlichkeit, die Identität genannt wird, strebende Kollektiv. In diesem Zusammenhang verwundert es nicht mehr, dass Freud weder von Identität noch von dem Fremden schreibt. Gegenstand der Psychoanalyse ist das innere Ausland, eben das Nicht-Identische eines grundsätzlich gespaltenen, vieldeutigen Subjekts, durch das von Anbeginn an mehrere Risse und Widersprüche gehen. Die sogenannte Identität entsteht somit als eine Verleugnung der eigenen Andersheit. Und zwischen dem eigenen und dem Fremden lassen sich folglich keine strikten Trennlinien und Grenzen ziehen, die nicht das Ergebnis von Introjektionen, Verwerfungen und Projektionen darstellen. Es gibt aktuell niemanden, der diesen Gedankengang einer imaginären, auf das eigene Innere verweisende Gestalt des projektiv konstruierten Fremden prägnanter auf den Punkt bringt und zuspitzt als die französische Psychoanalytikerin Julia Kristeva in dem Buch Fremd sind wir uns selbst. Mit den beiden Sätzen, Zitat, das andere, das ist mein eigenes Unbewusstes, mein unbewusstes Eigenes. Und als Variante dieses Grundgedankens, das Fremde ist in mir, also sind wir alle Fremde. Und sie führt bereits in der Einleitung aus, Zitat, der Fremde. Figur des Hasses und des anderen ist weder das romantische Opfer unserer heimischen Bequemlichkeit, noch der Eindringling, der für alle Übel des Gemeinwesens die Verantwortung trägt. Er ist weder die kommende Offenbarung, noch der direkte Gegner, den es auszulöschen gilt, um die Gruppe zu befrieden. Auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst. Er ist die verborgene Seite unserer Identität, der Raum, der unsere Bleibe zunichte macht, die Zeit, in der das Einverständnis und die Sympathie zugrunde geht. Das ist ein bisschen pathetisch. Daraus folgt, dass der das Fremde in uns selbst ist und, so Kristeva an anderer Stelle weiter, wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir gegen unser eigenes Unbewusstes. Damit komme ich tatsächlich zum Schluss und fasse thesenförmig zusammen, was auf der Basis der hier vorgestellten Ausführung und in Anlehnung an Julia Kristeva den Kern der Konstruktion des Fremden ausmacht. Die erste, grundlegende und zunächst einfach klingende Definition lautet, erstens, das Fremde ist ein Konstrukt. Aber würde es rational konstruiert werden, dann könnte es eventuell auch ohne großen Aufwand dekonstruiert werden. Zweitens, das Fremde ist vor allem eine relationale, also eine Beziehungskategorie, bei der es immer auf die intersubjektive Perspektive kommt, wie etwa, Sie kennen vielleicht diesen berühmten Sketch und den berühmten Spruch von Karl Valentin und Liesel Karstadt, Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Auch in der Karikatur ist das, glaube ich, auch genau zu sehen. Drittens, dass der Fremde ist aber nicht ursprünglich, dass der andere, ein wahrgenommenes Gegenüber, Denn die Hauptquelle des Fremden ist, wie ich versucht habe zu zeigen, ursprünglich das eigene. Noch einmal Kasteva. Auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst. Oder was sie als Freuds kopernikanische Wende bezeichnet, Zitat, das andere ist mein eigenes Unbewusstes. Und schließlich die vierte These. Das Fremde ist eine zutiefst subjektive Empfindung, eine Deutung, die Differenzen markiert und vor allem die diese markierten Unterschiede bewertet. Das heißt, durch Zuschreibung auf- und abwertet. Also immer das eigene Selbst, die eigene Gruppe aufwertet, die anderen abwertet. Um durch diese Stigmatisierungen Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen vornehmen zu können. Diese Definitions- und Zuschreibungsmacht ist ein wichtiges Element sozialer Machtausübung. Hier, an diesem Verweis auf die kollektive, soziale, kulturelle und nationale Identität, lässt sich direkt eine kurze Schlussfolgerung anknüpfen, die sich aus der hier gewählten sozialpsychologischen Herangehensweise ergeben und die grundsätzlich auch wichtig im Kampf gegen Fremdenhass und Verfolgung sind. Und damit, können Sie noch 5 Minuten? Also ich auch noch, aber 6. Ich bin eins zu weit. Oh, danke. Das nehme ich ja alles vorweg. Okay, dann kann man gehen. Also zum Abschluss hier noch stichwortartig einige verstreute grundsätzliche Anmerkungen zur Frage nach den Konsequenzen im Umgang mit dem eigenen und dem Fremden, die sich aus den Ausführungen ergeben. Anknüpfend an Kasteva folgt aus der Grunderkenntnis, das Fremde ist ursprünglich, dass ein Fremde der eigene. Jedem Feindbild liegt eine Differenzkonstruktion im Sinne einer Unterscheidung von eigenem und Fremden zugrunde. Der Fremde entsteht, wenn in mir das Bewusstsein meiner Differenz auftaucht und er hört auf zu bestehen, wenn wir uns alle als Fremde erkennen. Das war ein Zitat. Daher ist auch Xenophilie, also die Liebe zum Fremden, keine Lösung, sondern sie hält die Fixierung an die bewährten Unterscheidungen und damit an die binäre oder die duale Struktur hin, eigen und fremd, das Selbst und das Andere, nur mit umgedrehten Vorzeichen. Ähnlich wie beim sogenannten Philosemitismus als andere Spielart oder Seite des Antisemitismus. Dazu noch einmal Naim Shakir, die sagt, selbst ein empathischer Zugang des Fremdverstehens in guter Absicht basiert zumeist auf Differenzkonstruktionen zwischen Selbst und anderem, womit das Fremde in Abgrenzung zur eigenen, als adäquat empfundenen Weltdeutung zu erfassen versucht wird. Kasteva plädiert hier dafür, Differenzen überhaupt within und nicht between, also innerhalb und nicht dazwischen zu denken. Und das bedeutet ein anderer, vielleicht auch gelassenerer Umgang mit der eigenen Heterogenität und die Reflexion über Vorurteile und Projektionsbereitschaften mit dem Ziel, das andere im eigenen sichtbar zu machen, versuchen. Auch hier noch einmal Barbara Rentorf zusammen mit Elke Kleinau. Verstehen des anderen beruht auf Selbstverstehen. Dies ist eine gänzlich andere Perspektive als die der Identitätsforschung und der Identitätspolitik, weil es weniger um Gleichheit, Einheit, Kontinuität und Homogenität nach innen als um Anerkennung der Ungleichheit, Heterogenität und Kontingenz im Inneren geht. Erst dieser Perspektivwechsel bringt den Herrschafts- und Konstruktionscharakter des gängigen Identitätsdiskurses wirkungsvoll zum Vorschein. Fremdenfeindlichkeit, so noch einmal Barbara Rentorf, ist somit auch als eine Flucht vor der Notwendigkeit zu begreifen, sich mit der Unabgeschlossenheit, Nichtvollständigkeit, der Gespaltenheit des Subjekts zu konfrontieren. Kasteva beantwortet ähnlich das Eingeständnis und das Akzeptieren der Nichtintegrierbarkeit des Fremden und plädiert für ein Auskommen mit ihm jenseits traditioneller Strategien wie Nivellierung, Ausgrenzung, Auslöschung, Überhöhung oder Erniedrigung. Die Fremdheit in uns selbst aufzuspüren, Zitat, ist vielleicht die einzige Art, sie draußen nicht zu verfolgen. Wenn wir unsere Fremdheit erkennen, werden wir draußen weder unter ihr leiden, noch sie genießen. Und schließlich, Wenn wir ihn, den Fremden, in uns erkennen, verhindern wir, dass wir ihn selbst verabscheuen. Und damit schließe ich noch einmal zu Peter Brückner, bei dem dieser Zwang zum Erkennen und Aushalten des differenten, heterogenen eigenen Fremden oder des fremden eigenen im Rahmen seiner Überlegungen zur wirksamen Bekämpfung von Vorurteilen stärker gesellschaftlich und politisch geöffnet wird, zumindest als Andeutung. Wenn Vorurteile, ist das richtig, ne? Ja. Wenn Vorurteile uns innere Gewissheit schaffen, müssen wir lernen, Unsicherheit zu ertragen. Wenn Vorurteile uns eine nicht überschaubare Welt befriedigend verordnen, müssen wir es hinnehmen, dass es kaum absolut gültige Antworten auf viele wichtige Fragen gibt und lernen, mit dieser Relativierungsbereitschaft zu leben. Wenn Vorurteile ihre affektive Besetzung, ihre gefährliche Aufladung aus der Unterdrückung und Frustrierung des Einzelnen beziehen, müssen wir eben eine Kultur schaffen, in der der Einzelne mehr Befriedigung und Freiheit findet. Wenn soziale Reife als Ausdruck der Überwindung vorurteilshaften Denkens und Verhaltens auf solchen Einsichten und auf Bereitschaften beruht, die die Stabilität der sozialen Gruppe gefährden, das sogenannte Wir-Gefühl verletzen, so muss man auch das ertragen lernen. Wenn Vorurteile am Gang des allgemeinen Denkens und Handelns stark beteiligt sind, so müssen wir uns daran erinnern, dass nur der die Quelle erreichen kann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Die Auflehnung, und mit diesen etwas rätselhaften Worten schließt sein Aufsatz, die Auflehnung wider den Zwang von Vorurteilen beginnt mit der Suche nach der unpassenden Nachricht. Vielleicht, um noch einmal den anfangs angesprochenen fragwürdigen Umgang mit den Vorfällen in Köln zurückzukommen, vielleicht ist dies eine dieser unerwarteten Nachrichten. Gestern in der Hatz der Bericht des Innenministers in Niedersachsen zur Kriminalitätsstatistik. Rund 102.000 Flüchtlinge und so weiter sind gekommen. Es wird erfasst inzwischen auch, ob die Täter und Opfer bei den Straftaten um Flüchtlinge geht. Das Ergebnis sei eindeutig. Flüchtlinge begehen in keinem unverhältnismäßig hohen Umfang Straftaten. Sie machen etwas mehr als 1% der Bevölkerung in Niedersachsen aus und seien für 0,8% der Straftaten verantwortlich. Und so weiter. Ein Großteil davon, nicht der Zunahme, ist auch noch zurückzuführen auf ausländerrechtliche Verstöße. Wenn Flüchtlinge darüber hinaus straffällig werden, tauchen immer wieder drei Deliktfelder auf: Körperverletzung, Ladendiebstahl und Schwarzfahren. Ein Fall von massenhafter sexuellen Übergriffen wie bei der Silvesternacht im Kölner Hauptbahnhof habe es in Niedersachsen nicht gegeben. Ob Peter Brückner das gemeint hat und ob das etwas hilft gegen Fremdenfeindlichkeit oder ob angesichts ihrer Irrationalität und Hartnäckigkeit jede Aufklärung nicht grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist, was also vor diesem Hintergrund von der Wirksamkeit des Wartens auf die unerwartete Nachricht zu halten ist, würde ich anschließend gerne mit Ihnen diskutieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.